George Ezra mit Blame It On Me. Musikalisch ist auch die diesjährige Ausgabe der Filmfestspiele in Venedig eröffnet worden. Mit einem Musical, und zwar mit Damien Chazelles La La Land. Der Film mit Emma Stone und Ryan Gosling gab dann auch schon mal die Stoßrichtung der ersten Festivaltage vor. Amerikanisches Kino hat die Leinwände am Lido geprägt. Und dort in Venedig sitzen meine Kollegen Anke Lewicke und Patrick Wilinski. Guten Tag. Ciao, hallo. Bella. Hallo. Hallo. Ja, amerikanisches Kino ist bekanntlich gut, vor allem um Stars auf den roten Teppich zu bekommen. Konnte denn das Ergebnis, die Filme konnten die auch auf der Leinwand überzeugen? Na, bleiben wir mal bei La La Land, dem Eröffnungsfilm. Manchmal hat man ja auf Festivals die Erfahrung, man sitzt zusammen in einem Film und sieht doch verschiedene Filme. Das hatte ich bei La La Land, da wurde schon viel drüber diskutiert. Viele haben den Film ja als Hommage ans alte Hollywood-Kino gesehen, an das Musical-Kino und haben dann immer gesagt, oh, meine Güte, Emma Stone und Ryan Gosling, die können ja gar nicht tanzen und singen wie Ginger Rogers und Fred Astaire. Und ich habe aber einen völlig anderen Film gesehen. Ich habe jetzt nicht eine Hommage an das Musical gesehen, sondern dass einfach das Musical als Folie, als Matrix genommen wurde, um einfach einen Blick ins Showbusiness zu werfen, weil ich meine, es geht um Ryan Gosling, der möchte Jazzpianist werden, es geht um Emma Stone, die möchte Schauspielerin werden, ist aber noch Kaffeeverkäuferin und die große Frage, die der Film sich eben mit Musik und Gesang stellt, ist, kann man das denn schaffen, wenn man in Los Angeles lebt, Karriere machen zu möchten, kann man das alles mit den Gefühlen vor einbahn. Und ich finde, da wirft der Film eher einen bitterbösen Blick ins Showbusiness. Und wenn die dann tanzen, hat das für mich auch immer schon was ganz Gebrochenes. Ja, aber es überzeugt dahin, also mir hat der Film nicht wirklich gefallen, das kann ich gleich schon mal sagen, weil eben dieses, er lässt die Figuren eben nicht träumen, er erzählt davon. Und Damien Chazelle, der hat ja schon mit Whiplash einen Kurzfilm auf 2 Stunden geweitet. Und ich hatte auch das Gefühl, dass La La Land ein Kurzfilm ist, der auf 2 Stunden geweitet wird. Man muss sich den Regisseur ein bisschen vorstellen wie so ein Kind, das ganz viele Spielzeuge hat. Also er spielt 2 Minuten damit und dann geht es weiter, dann geht es den Abgesang um den Jazz, also es heißt immer, der Jazz stirbt, dann hören wir Ryan Gosling spielen, dann weißt du auch, warum der Jazz stirbt, und dann geht es schon weiter, die Kamera fliegt durch unterschiedliche Räume, interessiert sich aber für diese Räume gar nicht. Ich muss aber schon sagen, dass die letzten 10 Minuten außergewöhnlich sind, also außergewöhnlich auch für ein Hollywood-Kino, das sich versucht, hier ein bisschen neu zu erfinden. Es geht wirklich darum zu fragen, kann Hollywood noch träumen? Dieser Film zeigt die Träume aber nicht. Doch, ich finde, er zeigt eben insofern die Träume, dass man die eigenen Träume einfach verrät, dass es nicht geht. Und darüber geht eben der Film. Die beiden sind nach Los Angeles gegangen, hatten Träume und dann ist ihre Karriere aber ganz anders verlaufen. Und genau diesen Verrat zeigt eben der Film. Sehr bunt und sehr laut. Also nicht ganz einig, was La La Land angeht. Einig seid ihr euch sicher, dass die Schauspielerin Amy Adams so der eigentliche Star der ersten Venedig-Tage ist, denn sie spielt die Hauptrolle in gleich 2 Wettbewerbsfilmen, in Tom Fords Thriller Nocturnal Animals und in Denis Villeneuves Sci-Fi-Film Arrival. Was für unterschiedliche Facetten zeigt sie denn? Ja, sie kann alles. Sie ist wirklich der Star dieses ersten Wochenendes. Sie kann verängstigt und verlassen, intelligent und furchtlos. Also sie beherrscht wirklich die ganze Klaviatur einer zeitgenössischen, modernen, tollen Schauspielerin. In Arrival, der für mich zurzeit wirklich mit Abstand der beste Film im Wettbewerb ist, spielt sie eine Linguistin, die für das amerikanische Militär mit Aliens Kontakt aufnehmen soll. Es landen solche Ostereier auf der Welt, auf unterschiedlichen Posten, in China, in Russland, in Amerika. Und sie nimmt dann halt zusammen mit Jeremy Renner, der einen theoretischen Physiker spielt, Kontakt auf. Und das macht sie schon ziemlich intelligent, wie überhaupt dieser ganze Film ja auf einer Kurzgeschichte eines Informatikers und Softwareentwicklers basiert, Ted Chiang. Und ihm ging es schon in seiner Kurzgeschichte darum, wie Sprache funktioniert. Und dieser ganze Film ist eigentlich eine Parabel darüber, dass wir eben, obwohl wir die gleiche Sprache sprechen, uns häufig einfach nicht verstehen. Und Amy Adams war das aber dann noch wichtig zu sagen, dieser Film ist eigentlich auch noch die Geschichte einer Frau. Upon meeting Denis, I really had the feeling that I was in the presence of someone who was really special and had something very unique to say. He always wanted to keep in mind, even through all of the sci-fi element of the film, that this was a woman's story, and that was such a beautiful thing to hear from such a sort of powerful artistic man. Ja, und es ist wirklich so, wie sie sagt, es ist eigentlich auch eine Frauengeschichte, weil es ist sie als Sprachwissenschaftlerin, die versucht zu vermitteln. Und diese Aliens sind wirklich ganz tolle Viecher, die sehen so aus wie tausend alte Tintenfische und sie können dann auch mit der Tinte so Zeichen von sich geben und sie versucht, die eben zu verstehen. Und auch wenn das lange Zeit nicht gut geht, irgendwann werden Untertitel eingeblendet, das ist schon mal ein super Effekt und gleichzeitig ist es eine Frauengeschichte und trotzdem auch ein Science-Fiction, weil diese Aliens, die da landen, sind dann eben auch immer wieder ja so ein Symbol für die menschliche Paranoia. Was machen die überhaupt da? Warum kommt, wenn sie Kontakt haben wollen, warum ist da nicht nur ein Raumschiff da? Warum sind 12 da und es gehen schon die Plünderungen los? Sie sollen ausgerottet werden. Die Chinesen greifen an, natürlich. Und sowas alles. Also da kommt das, was Genre-Kino im besten Sinne kann, eben so die Paranoia eines Landes, kommt ganz gut hoch. Kommen wir mal zum deutschen Kino. Erstmal vielleicht zu Wim Wenders. Er hat seine Handke-Verfilmung Die schönen Tage von Aranjuez in 3D und auf Französisch präsentiert. Gelungen? Ja, jetzt muss ich erstmal sagen, Wim Wenders war dann doch ein bisschen traurig hier in Venedig 3D, weil es hat sich eben festgestellt, auch hier haben wieder alle Leute einen verschiedenen Film gesehen, weil 30% der 3D-Brillen hatten irgendwie Schwierigkeiten mit der Batterie. Und dadurch haben sich die 3D-Bilder total verschoben, was normalerweise die Tiefenschärfe ist, war genau umgekehrt. Mhm. Also, dass du was hinten hast, vorne gesehen. Und so hat der Variety-Kritiker dann auch drüber geschrieben. Er hat einen völlig anderen Film gesehen. Gott sei Dank hatte ich die normale 3D-Brille auf. Beide? Und dafür, ja, beide. Da ist der Film dann doch einigermaßen aufgegangen, weil Peter Handke beschreibt ja so einen sommerlichen Nachmittag zwischen einem Mann und einer Frau und es geht eben auch darum, was es heißt, Mann zu sein, Frau zu sein. Die beiden sprechen manchmal auch aneinander vorbei und dann gibt es aber noch eine Figur, die hat Wim Wenders reingedichtet eben in dieses Stück. Das ist der Schriftsteller und dem sieht man quasi dann beim Denken, beim Empfinden dieser Figuren zu. Ich freue mich, dass ich den Dichter reingebracht habe. Ja, das kam vom ersten Lesen des Textes, weil auf der ersten Seite beschreibt der Peter Handke, wie er sich das vorstellt. Diesen Mann und diese Frau und diesen Garten und das Licht und die Vögel und das Rauschen der Bäume. Und das ist so ein schöner Text. Ich dachte, das muss aber jetzt auch vorkommen im Film, dieser Text. Und dann habe ich mir den Dichter dazu gedacht. Und bin auch halt froh, dass ich das gemacht habe, weil es hat mir eine andere Spielmöglichkeit gegeben. Ja, das stimmt. Also das 3D ist wirklich sehr schön. Es ist ein Kammerspiel, erinnert zum Teil auch an den Pina Bausch-Film. Ich muss sagen, ich hatte weniger ein Problem mit Wim Wenders, der nochmal seinen ganzen Musikgeschmack für uns ausbreitet, sei ihm gegönnt. Ich hatte mehr ein Problem am Ende dann doch mit Peter Handke. Man kann sich 20, 30 Minuten das anschauen, dieses Tasten nach Sprache, nach dem Unsagbaren. Aber dann weht auch so ein bildungsbürgerlicher Besserwisserwind durch diesen Garten, wenn es dann 100-mal heißt, der Atem des anderen, die salzfarbene Leere. Ich erfahre eben nichts von Mann, Frau, Kultur und Natur. Worte, Worte, nur Worte, aber nichts vom Herzen. Aber trotzdem muss man sagen, dass manche dieser Worte doch dann in den doch ganz schönen 3D-Bildern niederhallen, dass sich das ganz schön vereint, weil Handke beschreibt ja zwischendurch auch immer wieder die Landschaft. Es geht auch immer wieder um Orte. Und wenn dann die Kamera so rumschweift und die Blätter rauschen und so, dann hat der Film doch so eine Symbiose zwischen Sprache und Bild. Jetzt gab es auch noch den Franzosen François Ozon, der wiederum mit Franz seinen ersten deutschsprachigen Film vorgelegt hat. Eine Koproduktion, die nach dem Ersten Weltkrieg und in Schwarz-Weiß gehalten ist. Irgendwie erinnert es so ein bisschen an Michael Haneke, Das weiße Band, nur von der Beschreibung. Ja, das stimmt. Nicht nur von der Beschreibung. Ich finde, die beiden Filme passen so ein bisschen zueinander. Der Film ist wesentlich weltoffener, der von François Ozon. Es geht um eine Geschichte eines jungen Franzosen, der in die Stadt Quedlinburg kommt und dort am Grab eines gefallenen Soldaten Blumen niederlegt. Und das weckt natürlich unter den Deutschen, die den Krieg verloren haben, Hassgefühle. Der Franzose ist da, der Feind. Was macht er hier? Weg mit ihm. Aber er nähert sich dann auch dieser Familie an, dieses gefallenen Soldaten. Wir wissen lange nicht, was ist das Geheimnis von Adrien. Und ich finde, François Ozon hat für seine Verhältnisse einen ziemlich intensiven Film gedreht, der auch wirklich versucht, nochmal das Aufkommen des deutschen Nationalismus zu charakterisieren, anhand eben eines Melodramas. Ich glaube, da kann er gar nicht loslassen. Ja, aber einmal spielt der Film zu 50% auch in Paris, muss man dann sagen, dass diese Hauptfigur dann da hingeht. Er ist dann auch auf Französisch gedreht. Und ist es dir nicht so ergangen, auch dass diese Schwarz-Weiß-Bilder eigentlich letztlich zu schön waren für den Zustand, der damals in Deutschland als auch in Frankreich herrschte? Also ich finde, da hat der Film, irgendwas hat er für mich nicht zusammengepasst. Das sind bei ihm, glaube ich, Seelenbilder. Ich glaube, der will das da gar nicht so dokumentarisch sehen. Ich würde auch nicht sagen, aber dass das Meisterwerk ist. Aber es sind dann sehr dekorative Seelenbilder. Ja, es sind dekorative. Das ist aber François Ozon. Er liebt es zu dekorieren. Das soll er ruhig machen. Weil ich finde, diese Geschichte auch von Paula Bär verkörpert, die Anna, die dann versucht, nochmal erwachsen zu werden in diesem Nachkriegsdeutschland. Das war doch, ja, auch, finde ich, fand überzeugend. Ja, auf dieser Ebene finde ich den Film dann auch gelungen, weil Paula Bär sich dann ja eine eigene Fiktion aufbaut, ja, um überhaupt zu überleben. Und da wird der Film dann auch wirklich spannend und da funktioniert er dann auch für mich. Also Patrick Wilinski und Anke Lewicke, ein lebendes Beispiel dafür, dass man auch ohne 3D-Brillen Filme unterschiedlich sehen kann. Vielen Dank an euch erstmal, Patrick. Wir hören uns gleich nochmal wieder nach einem Ausflug zur amerikanischen Sängerin Martha High und Can't Hold On.